Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 520 mal so, das wird heute ein kurzer Uncast. Warum? Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, aber ehrlich gesagt, ich habe keine interessanten Android-Themen diese Woche gefunden, großartig. Ja, das Wenige habe ich hier aufbereitet. Das war eigentlich auch nicht sehr verwunderlich. Ja, ich habe schon im Vorfeld mal überlegt, was könnte ich denn machen heute, weil es kommt ja so wenig rein. Im Moment immer das Gleiche, ja, immer wieder aufgewärmt, immer wieder die gleichen Modelle von Smartphones, die jetzt hier uns erwarten. Und das meiste hatte ich eben schon abgegrast. Ne? Auch heute sind wieder ein paar Wiederholungen dabei, wo aber ein paar neue Sachen noch dazugekommen ist. Lediglich die App der Woche, ja, da war ich mal die Woche wieder ein bisschen begeistert davon. Ja, aber dazu kommen wir natürlich später erst. Eine Meldung, die mich verwundert hat, beziehungsweise nicht verwundert hat und aber auch direkt Android betreffen kann, zumindest die Zukunft von Android, das ist, dass die USA offenbar Ericsson kaufen möchte, um gegen Huawei anzustinken. Ja? Denn, wie ihr wisst, ist in die USA in Sachen 5G ohne Huawei so ziemlich angeschmiert. Ja, da geht gar nichts. Und die haben natürlich da massive Probleme. Deswegen wird da auch von den verschiedenen Netzbetreibern dort auch Druck ausgeübt, dass man sich 5G-Technologie sichern sollte, die zumindest einigermaßen konkurrenzfähig ist. Und die ist halt momentan in Europa. Ein Schluck Kaffee mal. Also ich muss sagen, ich hab da so meine Zweifel. Also meiner Meinung nach ist die Qualität der Ericsson 5G-Komponenten also sehr, sehr weit entfernt. Und das sehen auch die meisten neutralen Netzbetreiber so. Als Huawei ja, jetzt zu bieten hat. Also, naja, aber anscheinend sind die so verzweifelt dort in den USA, überhaupt funktionierende 5G-Technik zu bekommen, dass sie unbedingt jetzt diese europäische Firma aufkaufen wollen. Ich kann nur hoffen, dass die EU so vernünftig ist und das zu verhindern weiß und sich uns selbst vielleicht Ericsson kauft oder zumindest versucht im Lande zu behalten, denn ansonsten wird natürlich Europa, was die Unabhängigkeit auch gegenüber China betrifft, ja, vollkommen wegfallen dann. Das wäre sehr, sehr übel und ich denke, dass da die EU reagieren sollte, übrigens ähnlich wie sie auch reagiert hat nach Gerüchten, dass die USA eine Firma, eine europäische, aufkaufen möchte, die einen Impfstoff gegen Covid-19 bzw. gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Und da hat man recht schnell reagiert und hat klar gemacht, dass das nicht passieren wird, egal was es kostet. Und ich glaube, hier sollte auch Europa so reagieren, denn es geht hier auch um die Zukunft der europäischen Netztechnologien, wenn diese durch die USA kontrolliert werden und man als Alternative nur noch die Technologie aus China hat, dann muss ich sagen, können wir einen Laden zumachen, was moderne Kommunikationstechnologie in Europa betrifft. Ja. Nun ja, also das ist nicht wenig verwunderlich, das ist nicht verwunderlich so. Deswegen muss ich sagen, hat sich meine Schockstarre nicht lange gehalten. Das andere ist noch passiert. Wie ihr vielleicht wisst, hat ja TikTok angesichts des US-amerikanischen Drucks auch immer wieder deutlich gemacht, dass sie vollkommen unabhängig sind von China Und um das auch zu unterstreichen und quasi zu belegen, möchte und hat man ja auch bereits Ableger in den USA gegründet und verschreibt sich somit also den US-Gesetzen. Das gefällt mir als Europäer natürlich überhaupt nicht, ja. Denn US-Jurisdiktion ist für Europa eigentlich inkompatibel. Das habe ich ja auch immer wieder gesagt und das sagen nicht zuletzt auch die Datenschützer. Ja. Und jetzt ist natürlich hier ganz klar, jetzt fällt wieder eine Plattform weg. Ich muss aber sagen, dass ich nicht ganz so entrüstet bin deswegen, ja, um es mal salopp zu sagen, weil ich auch den Wert von TikTok für mich persönlich jetzt nicht unbedingt so hoch ansiedle. Ja, es ist ganz lustig, ja, nach extrem langer Zeit des Einrichtens, indem man eben, wie gesagt, Beiträge ablehnt, ich habe das hier schon mal gesagt, dass man nicht nur noch Schrott angezeigt bekommt, ja. Aber ansonsten, naja, ich weiß natürlich, dass das für viele Firmen wichtig ist, aber das interessiert mich wiederum nicht, ja. Deswegen bin ich auch nicht besonders aktiv bei Twitter, bin überhaupt nicht bei Facebook, ja. Und deswegen ist mir das eigentlich auch relativ schnuppe, ja. Aber ich finde es schade, dass jetzt schon wieder eine Plattform weg ist, ja, in Hand der USA. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, ja. Man kann natürlich drüber streiten, was von den beiden Alternativen besser ist, ja. Aber zumindest für die Belange eines Europäers, in der Regel, wenn es nicht allzu politisch wird, sondern auf Fun basiert, ja, gibt es eine Alternative und das ist das Original-TikTok. Ja, ja, das gibt's auch. Also nicht das, was sich jetzt gerade abspaltet, das war ja immer für den ausländischen Markt aus China-Sicht gedacht, ja, sondern der Teil, der auch in China bleibt und der sich ja dann oder der ja dann zurückbleibt, wenn TikTok sich abspaltet und in die USA geht. Und zwar ist das Douyin oder Douyin, ja, was nicht genau, wie man das ausspricht. Ich glaube, Douyin, ja, wird das ausgesprochen. Das ist, sagen wir mal, das echte TikTok, das Original TikTok, ja. Und da habe ich mich umgeguckt und das muss ich sagen, da ist die Qualität des Inhaltes, zumindest mal für mich persönlich jetzt, wesentlich höher, besser, interessanter als der ganze Schrott auf TikTok. Ja? Und das ist wirklich gut. Und nicht, dass ihr jetzt meint, ich wollte da jetzt sagen, dass TikTok abgekupft hat. Nein. Douyin und TikTok sind ein und dasselbe. Nur, dass ich jetzt die internationale Version TikTok sich vollkommen abspalten möchte von der Urgesellschaft, die eben Douyin TikTok gemacht hat. Von daher ist die Aussage, dass das das Original TikTok ist, definitiv richtig. Ja. Und die App kann man herunterladen und zwar auch natürlich, so wie es gehört, ja, auch ohne Google Mobile Services, ein weiterer interessanter Aspekt, ja, über die Webseite von Douyin, ja, ich habe mal einen Link auf die Webseite dazugefügt, ne. Klar ist, das Ding ist chinesisch, für die Inhalte spielt das aber wenig Rolle, ja. Und da muss ich sagen, kriege ich einfach bessere Sachen geliefert für mich. Ja. Coole Dinge. Und deswegen switche ich jetzt. Übrigens, der ausschlaggebende Grund war jetzt nicht, dass TikTok hier jetzt in die USA zieht oder sonst irgendwas. Das war nicht der ausschlaggebende Grund, für meinen TikTok-Account wieder zu löschen. Ja. Sondern das war die Mitteilung, dass es Änderungen gibt Und man muss da zustimmen, ja, dass jetzt die Daten und alles Mögliche bei TikTok UK abgelegt wird. Naja, und die Leute in Großbritannien oder die Regierung in Großbritannien mit den Daten anstellt, das ist für mich vollkommen inakzeptabel. Also das geht nun gar nicht. Und deswegen, klar, ist das keine Option mehr. Da könnt ihr auch gleich alle eure Daten auf eine Postkarte schreiben und nach Großbritannien schicken. Ja, das ist also sinnlos. Und deswegen, ja, stimme ich da nicht nur nicht zu, sondern ich habe den Account also gelöscht und lege jetzt einen Douyin-Account an und nutze das Original TikTok. Douyin. Kompliziert, ne? Tja, ja, es wird alles noch viel komplizierter werden. Ich habe ja viele Hiobsbotschaften immer wieder gelesen. Interessant zum Beispiel auch eine weitere Hiobsbotschaft, weil wir gerade schon bei diesem ganzen Thema mit Privacy und so weiter sind. Zwei Sachen waren sehr, sehr interessant. Einmal, dass die Verschlüsselungsprojekte, die auch relativ bekannt sind, zum Beispiel Signal, Tails, also diese abgesicherte Linux-Distribution auf USB-Stick, die auch Tor verwendet, natürlich auch Cubes und das Tor-Projekt an sich, ja, dass die stark abhängig sind von dem Open Technology Fund, ja, das, man glaubt es kaum, eine kleine US-Organisation ist. Ja. Offenbar haben die aber jetzt ihre eigenen Vorgaben zur Verschlüsselung, sodass die Regierung, inklusive die US-Regierung, eben nicht an Daten rankommen, ein bisschen zu ernst genommen. Ja. Und wohl gedacht, sie könnten da tatsächlich etwas für die Freiheit der Daten der US-Bürger tun. Das scheint jemand nicht so zu gefallen. Deswegen wurde jetzt die Unterstützung der US-Regierung zurückgezogen und damit sind die jetzt quasi ohne Aussicht auf Finanzierung. Das ist jetzt ziemlich übel und jetzt wird hier von mehreren Stellen, auch natürlich von dieser Organisation Open Technology Fund, als auch von anderen Organisationen hier warnend darauf hingewiesen, dass das ein schwerer Schlag ist, ja, für die Freiheit der Nutzer. Ja. Und jetzt ist auch noch bestätigt worden, dass die frühere oder jetzt noch war, noch, ja, der CEO oder die CEO Libby Liu zurückgetreten ist. Ne? War das vielleicht auch ein Grund? Naja, man will ja nichts unterstellen. Ne? Jedenfalls, das ist jetzt passiert und jetzt ist natürlich wieder das Geschrei groß. Auf der einen Seite muss ich sagen, kann ich das schon erkennen, was für eine Gefahr da jetzt besteht, wenn so ein wichtiges Projekt die Finanzierung verliert. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen skeptisch, dass immer diese Projekte in den USA auf die Beine gestellt werden, ja, und wenn die dann tatsächlich wirklich effektiv sind, was zum Beispiel Verschlüsselung bedeutet, dann werden die auf einmal, ne, ja, sagen wir mal, zum Verschwinden gebracht. Das ist schon ziemlich seltsam und jetzt gut. Wie gesagt, dieses Geschrei ist natürlich jetzt da. The Verge hat das jetzt auch klipp und klar nochmal dargelegt. Aber auf der anderen Seite, wer hört denn noch darauf? Wie oft haben wir schon das Ende des freien Internets vorhergesagt bekommen? Und ehrlich gesagt, es ist ja auch schon vorbei. Das freie Internet gibt's nicht mehr. Wir haben ein immer stärker reguliertes Internet und wir müssen nur auf eines aufpassen, dass jetzt nicht auch noch die Verschlüsselung verboten wird, denn dann haben wir als normale Benutzer keinerlei legale Tools mehr, um uns selbst zu schützen. Jetzt haben wir sie, nutzen sie nur nicht, ja? Aber wenn wir diese Möglichkeit nicht haben mehr, dann wird es wirklich eng. Aber ich will auch nicht jetzt hier orakeln, was ist denn dann, wenn? Ja, wie schlimm ist das denn? Ja, das habe ich schon so oft gemacht und wisst ihr, ich habe eins gesehen, für die meisten Leute ist es eben nicht so schlimm. Ja, bei manchen Sachen ist es verständlich, ja, und bei anderen Sachen ist es eben bedenklich, wenn man sich das anguckt, aber gemacht wird es dann trotzdem. Ja. Wenn die Leute ernsthaft Konsequenzen aus ihrer offenbar vorhaltenden Angst ziehen würden, dann dürfte keiner mehr bei Facebook sein und auch keiner mehr Facebook-Dienste wie Instagram und WhatsApp nutzen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch verrückt, wenn man sagt, ich habe Angst wegen meinen Daten, da muss mehr Datenschutz geben und dann nutzt man solche Firmen oder überhaupt Firmen, die in den USA liegen. Das ist doch schizophren, sowas. Ja? Und das ist eben genau das Problem, was eben auch hier wieder diese Diskussion letztendlich dann haben wird. Ja, die haben die Dinger gestrichen bekommen. Oh, ist das schlimm, toll, wie soll es jetzt nur weitergehen mit Signal Tails und einem Tor-Projekt, ja. Vielleicht finden sich da private Investoren und wenn nicht, dann werden die Dinger verschwinden und naja, sag mal, wer hat's denn genutzt? Genau, so sieht's aus. Wer nutzt denn Tor? Wer nutzt denn Tails? Wer nutzt denn Signal? Ich meine, für die Leute, die es nutzen, für die wenigen, ist das extrem wichtig, ja. Aber für die Masse wird das vollkommen uninteressant sein letztendlich, weil Signal, die nutzen doch alle WhatsApp. Ja? Tails? Wer nutzt denn Tails? Habt ihr schon mal Tails genutzt? Oder nutzt ihr Tails, weil ihr Angst habt, dass ihr hier Daten unter Umständen beim Surfen, dass es in falsche Hände gerät? Also, nö, ne? Genau, die meisten holen ihr Smartphone raus, ne, starten ihren Android mit Google Mobile Services, surfen da überall rum und ein halbes Jahr später können sie noch sehen, oh, ich war ja auf dieser Pornoseite, verdammt, ja, weil sie noch nicht mal für nötig gehalten haben, ne, auf den Privatmodus zu schalten, der aber auch nur lokal die Spuren verwischt, aber nicht bei Google, denn dort sind meistens sowieso die DNS-Server von Google voreingestellt, ja, also ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Das große Chaos, das Ende der Freiheit im Internet wird nicht stattfinden, weil die Leute die Möglichkeit zum Datenschutz sowieso nicht genutzt haben. Ja, und das noch nicht mal bemerken werden, wenn diese Dienste verschwinden. Traurig, aber wahr. Gut, somit ist auch der Rant beendet. Das war wohl der längste oder das interessanteste Ranting heute. Ja. Hier was vielleicht. Jetzt habe ich den Link gelöscht. Muss ich nachher nochmal raussuchen. Verdammt. Das seht ihr. Ich habe das schon als so unwichtig abgetan, dass ich das noch nicht mal verlinken wollte, jetzt insgeheim. Ne? Ja. Aber ich mach's trotzdem. Ich komme mal zu OnePlus. Ja? OnePlus ist ja so ein Kandidat mit seinem Spruch Never Settle. Ja? Der damals für Furore gesorgt hat. Und jetzt macht er genau das, was er eigentlich den anderen mal als schlimm angekreidet hat, denn sie ruhen sich auf ihren Lorbeeren auf und machen eigentlich nur noch Produktpflege. und erhöhen die Preise wie jeder andere auch. Und jetzt machen sie auch noch was, was die anderen machen. Sie bringen ein Billiggerät raus, das eben auch billig ist. Naja, sagen wir mal, nicht ganz so teuer, weil billig ist was anderes, aber nicht ganz so teuer. Und nennen das OnePlus Z. Ja. Damit sind sie dann in der Gesellschaft auch von Samsung. Ja, richtig. Wie? Ihr wisst es nicht. Natürlich, wisst ihr schon. Samsung hat die Top-Geräte, die sind unwahrscheinlich teuer, so teuer, dass ich einen Lachkrampf kriege jedes Mal, wenn ich das neueste Samsung-Handy sehe, wenn das vorgestellt wird, ne, und frage mich dann so, ja, welcher Idiot kauft sich das denn zu dem Preis? Ne? Sind die Leute verrückt? und werde dann immer wieder eines Besseren belehrt, dass sehr wohl viele Leute das kaufen, ich der Idiot bin, weil ich denke, dass die Leute nicht so viel Geld ausgeben würden, naja. Letztendlich hat Samsung auch Geräte im Angebot, die saugünstig sind. Ja? Die werden ganz normal für 1 Euro verkloppt mit Vertrag, ja? Und auch für wenig Geld ohne Vertrag. Ne? Also nicht wirklich wenig Geld, aber für ein Samsung-Gerät eben wenig Geld. Ja, und das wird jetzt hier beim OnePlus Set genauso sein. Ja. Man weiß schon, dass die Leistung recht schlecht sein werden. Jetzt kommt auch tatsächlich nur ein Snapdragon 765 statt ein MediaTek Dimensity 1000. Das wäre ja noch eine schöne Sache gewesen, aber nee, jetzt kommt der 765 da rein und damit sind wir im Midrange-Bereich voll eingeschlagen. Die restlichen Daten erwartet man auch nicht so viel. Ja, genau so ist eben, stellt sich eben das Problem dar. Und vom wegen Neversettle, jetzt sind sie genau dort, wo eben auch Samsung angekommen ist. Ich finde, dass offenbar ist das auch so ein unumgänglicher Landepunkt irgendwann. Jede Firma, die erfolgreich genug wird mit einem Produkt, bleibt dann bei diesem Produkt irgendwie haften und versucht dann daraus Gewinn zu schlagen, ja, einen Vorteil zu bekommen und ja nicht so viel ändern. Ja? Und immer ein bisschen die Preise teurer machen, damit man dann im Schluss eben auch gewinnbringend verkaufen. Da muss man sich mal vorstellen, wie das beim OnePlus war, beim ursprünglichen Gerät, beim ersten. Da konnte man nur durch Invites überhaupt ein Gerät kaufen. Das heißt, man musste eingeladen werden, damit man eins kauft. Warum? Weil die Geräte so günstig waren, aber so gut, dass die Firma quasi drauflegte am Anfang für jeden, wo so ein Gerät gekauft hat. Irgendwann hat sich das dann ausgeglichen, so macht es Sony übrigens auch bei den Playstations immer, ja, wenn die rauskommen, zahlt Sony drauf, ja, beim Preis. Der Preis bleibt aber ziemlich lange sehr, sehr, sehr stabil und irgendwann verdient dann Sony sogar Geld mit dem Playstation, unglaublich, ja. Und ähnlich so war es dann beim OnePlus. Und heutzutage, die neuen Geräte, da will man gleich natürlich ordentlich Kohle verdienen mit den Geräten, die hier rauskommen. Das schlägt sich dann eben im Preis auch nieder und führt aber auch das ganze Konzept OnePlus ad absurdum. Ja. Die beste Technik zum günstigsten Preis gibt es schon seit dem OnePlus 7 nicht mehr. Aber beim OnePlus 8 ist es jetzt ganz klar, jetzt gibt's, naja, sagen wir mal, gute Technik, nicht die beste Technik, zu einem teuren Preis. Da sind mittlerweile dann sehr viele Mitbewerber deutlich günstiger und haben deutlich bessere Leistungsdaten. Sehr, sehr schade, aber so ist es nun mal. So, Rant Nummer 2, auch abgehakt. Mensch, ja, wenn es schon keine vernünftigen Themen gibt, diese Woche, da muss eben auch hier ein paar Rants herhalten. Ja. Haben wir noch einer? Na. Nee, das hier ist zum Beispiel kein Rant. Samsung Galaxy Note 20 Ultra wird mit 50-fach Zoom kommen. Nur, schreibt hier Giz China. Nur, Ja, was ist das? Wir haben doch 100-fach Zoom versprochen bekommen. Das waren nämlich die Gerüchte, die rauskamen, ja, dass eben das Samsung Galaxy S20 und übrigens auch das Xiaomi 10 Pro und Huawei P40 Pro, ja, dass die 100-fach Zoom haben werden, ja. Aber das Galaxy Note 20 Ultra wird jetzt ohne 100-fach Zoom kommen. Also nicht wie die anderen Geräte, sondern das Note 20 Ultra wird nur mit 50-fach Zoom kommen. Unglaublich. Und warum das bei mir kein Rant wird, das kann ich euch sagen. 50-fach Zoom ist traumhaft. Wirklich traumhaft. Ich weiß nicht, was man mit 120-fach Zoom überhaupt machen möchte. Aber 50-fach Zoom ist so gut, wenn es richtig umgesetzt wird. Da schlackern einem die Ohren. Ich habe hier eine Digitalkamera, ne, so, kennt man das heutzutage noch? Eine Samsung WB52, echte Digitalkamera. Ja? Die hat einen 18-fach Zoom, optischer Zoom. Leute, was man damit für geile Fotos machen kann. Ganz einfach deswegen, wenn ihr wandern seid, ihr seht hier in der Entfernung schön klar, schöne Burg. Dann holt ihr das Smartphone rauf, dann ist die Burg nur noch ein paar Pixel. dann nehmt ihr die Digitalkamera, zoomt rein, 18-fach, dann ist die Burg wieder vor euch, als ob ihr vor der Burg steht, obwohl ihr voll weit weg seid. Mit 50-fach. Könnt ihr euch an ein Burgfenster ranzoomen, als ob ihr vom Fenster steht. Ja? Obwohl ihr selbst ganz weit weg seid. Wenn es gut gemacht ist. Und genau da möchte nämlich jetzt Samsung den Augenmerk drauf legen. Die wollen nicht 100-fach Zoom haben, wo man dann trotzdem 100-fach Zoom kaum was erkennen kann, sondern die wollen 50-fach Zoom machen, dass man auch wirklich, wo man auch wirklich gute Ergebnisse mit erzielen kann. Und ehrlich gesagt bezweifle ich aber noch, dass hier die 50-fach Zoom-Funktion überhaupt ausgenutzt werden kann. Weil 50-fach optischer Zoom wäre verrückt in einem solchen Gerät. Da müsste ein Objektiv rausfahren, ja, das so lang wäre. So lang wie euren Unterarm müsste das Objektiv sein. Genau so ist es nämlich tatsächlich, wenn ihr euch mal Zoom-Objektive anguckt, ja, wie riesig die sind. Ja. Es wird hier natürlich mit einem Trick gearbeitet, ja, ganz klar mit einem Trick durch diese Periskop-Kamera. Ja. Damit ist es möglich, auch mit einem relativ kleinen oder halt nicht rausfahrbaren Objektiv ziemlich weit heranzuzoomen. Trotzdem kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein 50-fach optischer Zoom ist. Und jetzt kommen wir nämlich an den Punkt dran, sobald den digitalen Zoom mit da reingewurschtelt wird, ein sogenannter Hybrid-Zoom, dann sind wir wieder in einer komplett anderen Liga. Dann können wir das nämlich so gar nicht sagen, wir stehen vor dem Fenster der Burg. Ja? Sondern dann zoomen wir quasi in die Pixel rein, ja? Und dann haben wir von der Bildqualität nicht mehr viel übrig. Dann könnt ihr das Bild nämlich auch ohne Zoom machen oder nutzt den optischen Zoom wirklich aus. Ja, und dann zoomt ihr quasi ja, daheim oder am Smartphone, ne, mit der Finger-Zoom-Funktion einfach so in das Bild rein und schon habt ihr sogar eine bessere Qualität, als wenn ihr das gleich mit dem Digital-Zoom aufnehmt. So verrückt ist es. Also die Unterschiede zwischen optischem Zoom und elektrischem Zoom sind unglaublich, oder elektronischem Zoom sind unglaublich groß. Ja. Das eine ist gar kein echter Zoom, da wird das Bild nur vergrößert, so was ihr auch zum Beispiel mit einer Bildbearbeitungssoftware mit GIMP machen könnt. Ja. Nehmt irgendein Bild, vergrößert das 20-fach und dann habt ihr 20-fach Zoom. Ja, dann könnt ihr noch ein paar Filter rüber laufen lassen, zum Beispiel ein bisschen unscharf maskieren, dass es etwas besser aussieht, ja, oder ein Refocus vielleicht machen, dann sieht es besser aus, als wenn ihr den jetzt nur nackt reinzoomt. Aber trotzdem ist es nur eine digital aufbereitete Fotografie, ja, und genau das machen die Kameras auch mit den Zoom-Stufen dann, wenn ihr den optischen Zoom überschreitet. Und welche optische Zoom-Stufe da drin ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass wir das irgendwann erfahren, dass das auch Samsung dann kommuniziert. Ja. Oftfach ist sieht man zum Beispiel 10-fach Zoom, dann ist 3-fach optisch und der Rest ist digital. Also das heißt, ihr habt nur ein 3-fach echter Zoom drin. Und der Rest ist einfach nur ein vergrößertes Bild. Das bitte beachten. Deswegen gibt es kein Rant, dass es statt 100-fach Zoom nur 50-fach Zoom hat. Weil, da bin ich mir ziemlich sicher, es ist weder ein echter 100-fach Zoom, noch ein echter 50-fach Zoom. Und letztendlich zählt dann nur der optische Zoom. Und das werden wir dann rausfinden, was es ist. Alles, was über 3-fach optischer Zoom ist, ist schon gut. Wenn es so gut wäre wie hier eine normale digitale Kamera, nämlich 18-fach Zoom, wäre das göttlich. Aber das glaube ich auch nicht. Denn, wie gesagt, guckt mal, was selbst beim 18-fach mit eurem Objektiv passiert. Da kommt so ein Ding daraus gefahren bei der Digitalkamera. Kompaktkamera, denn es ist alles andere als kompakt. Ja. Wahnsinn. Gut, also Galaxy Note 20 wird Ultra wird nur ein 50-fach Zoom haben. Oh, shocking. Spotify. Könnte das ein Rant werden? Auf jeden Fall. Was denkt ihr, was Spotify tritt hier mit den Podcasts. Jetzt kommt, Achtung, jetzt kommt die Rubrik, Rios Rubrik, ich hab's ja gleich gesagt. Ne? Was habe ich euch über Spotify und Podcasts gesagt? Die übernehmen den Podcast-Markt, ja, oder überhaupt die kommerziellen Firmen, die sich da anschicken, sei es jetzt Apple, Spotify, TuneIn, ja, übernehmen den Podcast-Markt. Und irgendwann wird es dann einer tun, nämlich diese Podcasts zu kommerzialisieren. Und genau das passiert. Haltet euch fest, Spotify wird In-App-Advertisements während Podcasts durchführen. Bin da echt mal gespannt, was das noch gibt. Ursprünglich ist es jetzt so vorgesehen, dass auch wenn ihr einen nicht kommerziellen Podcast habt und bei Spotify seid, wird Spotify in euren Podcasts Werbung einblenden. Ihr könnt euch vorstellen, was das sowohl für die Hörer eines Podcasts, die vielleicht werbeempfindlich sind, als auch für den Anbieter des Podcasts für Auswirkungen hat, mögliche Auswirkungen hat. Stellt euch mal vor, hier der Uncast ist ja werbefrei, ja. Stellt euch mal vor, ihr hört jetzt eine Werbung und denkt, oh cool, ich helfe mal im Rio, ja, und klickt da drauf, ja, damit der auch was kriegt. Ja, und der kriegt gar nichts dafür, nur Spotify kriegt hier was davon. Finde den Fehler. Also ich kann eigentlich nur aufrufen dazu, Leute, nehmt eure Podcasts bei Spotify raus. Weil ansonsten hat euer Podcast den Anschein, dass er kommerziell ist, aber er ist nicht kommerziell. Und ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Entweder sagt man, okay, hier mein Podcast ist kommerziell, ich mache das hier, ja, kein Problem, und verdiene dann Geld mit dem Podcast, habe ich nichts dagegen, kann jeder machen, wie er möchte, super. Ja, ich wollte, das wird bei mir auch so funktionieren, ja. aber Das muss gewollt sein. Dass der Eindruck erweckt wird, man wird Kohle verdienen mit dem Podcast, obwohl das nicht stimmt. Das ist schlimm, irreführend, und auch, naja, sagen wir mal, die Erwartungshaltung ein bisschen verändernd, ganz klar. Rechtlich übrigens ist es auch noch eine interessante Geschichte, ja. Wobei da wird man wohl, ja, sag ich mal, es ist an den Haaren herbeigezogen, das Argument, ich sehe es schon, ja, weil natürlich Spotify hier der Nutznießer ist. Aber trotzdem muss ich sagen, könnte es doch passieren, dass man vorgeworfen bekommt, ja, man macht den Podcast kommerziell, obwohl man das ja gar nicht tut. Ja. Sehr, sehr schade finde ich das. Und das ist wirklich ein trauriger Moment für die Podcast-Szene. Und davor haben ja immer Leute gewarnt davor, dass genau das passieren kann. Verkommerzialisiert nicht diese Sachen, die euch nicht gehören, und bleibt bei euren RSS-Feeds. Es bringt nichts, wenn wir große Firmen zum Standard machen und dann heißt Podcast, ah ja, das ist das Ding von Spotify oder von TuneIn, ja. Nein. Nein. Wer keinen RSS-Feed hat, hat keinen Podcast. So sieht's aus. Ja. Und es ist sehr schade, wenn die Öffentlichkeit, nur weil sie vielleicht zu faul ist, einen Podcast-Client zu installieren, ja, hier dann einfach davon ausgeht, dass es so ist. Ja. Es ist wirklich schade. Ich kenne auch hier ein Beispiel auch direkt aus dem Umfeld. Nie sich für Podcasts interessiert. Nie. Ja? Weil, was, Podcasts? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt taucht auf einmal eine große Rubrik in Spotify auf. Podcasts. Na, guckt man mal. Oh, was? NFL. Yeah, abonnieren. Und schon, ne? Ja, ich höre jetzt Podcasts. Ne? Okay. Wisst ihr, das ist genau das Problem. Das nützt den echten Podcaster, nützt das nichts. Natürlich ist dieser Podcast dort bei Spotify, wo ich eben als Beispiel erwähnt habe, ist natürlich eine kommerzielle Produktion, ja, von Fernsehsender. Ja. Klar, das sind keine Podcasts, das sind Fernsehsendungen, so sieht es aus. Oder beziehungsweise Audiosendungen. Ja. Also es ist schon ziemlich traurig, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob man den Trend noch umkehren kann, vermutlich nicht. Ja, die Masse ist da schon angefixt mit Podcasts. Podcast ist das neue große Ding. Leider eben nicht die Podcasts, wie wir sie kennen, sondern damit sind Audio-Videosendungen gemeint, die eben von irgendeiner, ja, Medienanstalt wieder produziert werden, eingepflegt werden, kommerzielle Sachen, ja. Und das täuscht dann auch, es kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch bei Spotify eben zum Beispiel nicht kommerzielle Podcasts sind, vor allem wenn die dann eben mit Werbung noch befrachtet werden. Unglaublich. Das ist wirklich nicht gut, was hier passiert. So, ja. Rant end. Was haben wir noch? Ah, Samsung hat jetzt Android 10 released für das Galaxy Tab S4 mit der One UI 2.0. Hey, das könnte aber auch ein Rant werden, denn Moment mal. Wir haben jetzt den 29.06.2020. Und jetzt kommt erst Android 10 für das Tablet? Meine Fresse! Ja, aber man kann es auch positiv sehen, man kann sagen, wow. Samsung updatet jetzt das Galaxy Tab S4 mit Android 10. Das ist doch mal sehr positiv, dass das jetzt das auch noch bekommt. Ja, das Tab S4. Ja, ich bin da so zwischendrin so hin und her gerissen. Ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt euphorisch sein soll oder eher grandisch sein soll, weil es so lange gedauert hat. Ja, keine Ahnung. Letztendlich werden sich die Nutzer vom Galaxy Tab S4 freuen, dass jetzt endlich Android 10 auch erhältlich ist. Android 11 kommt ja schon bald, ne, wieder, aber trotzdem, Android 10, immerhin mal. Jetzt dürft ihr euch auch rumschlagen mit Rechtevergabe, verrückten, wie sagt man, Energieeinstellungen und lange Wartezeiten, bis ihr bei Gmail endlich mal eine Mail-Benachrichtigung bekommt. Hey, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir noch? Huawei ist unter den Top 10 innovativsten Firmen weltweit. Das hat mich nicht gewundert. Auf Platz 6, das wundert mich schon. Die müssten eigentlich weiter vorne sein, weil man bedenkt, was vorne dran ist. Aber okay, das scheint wohl hier so eine allgemeine Übersicht zu sein. Also Huawei oder beziehungsweise die Firmen, die hier aufgelistet sind, das sind nicht nur Handyfirmen. Da ist es momentan ganz klar Platz 1. Also Huawei ist die innovativste Smartphone-Firma momentan auf diesem Planeten. Ja, so viel steht fest. Aber das hier zählt alle Branchen, alles, was es gibt. Ja, deswegen ist auf der Liste auch Procter & Gamble beispielsweise, Johnson & Johnson, ja, weiß nicht, für das neueste Schuhcreme oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das sind eben alle Firmen vertreten. Auch Nike ist da drin, ja, für, was weiß ich, den coolsten Schuh, der elektronische Schuh aus Zurück in die Zukunft oder was, ne? Aber jedenfalls alles drin. Trotzdem, wie gut diese sechste Platzierung ist, sieht man daran, dass Tesla nur auf Platz 11 ist. Und die werden ja überall gelobt. Ja? Was Facebook auf Platz 10 zu suchen hat, erschließt sich mir nicht. Ja? Was für Innovation soll denn das sein? Also, Entschuldigung, die dürfte gar nicht auf der Liste sein hier, egal. Samsung auf Platz 5, Microsoft auf Platz 4, Amazon auf Platz 3. Amazon? Innovativ? Oh, was haben die denn erfunden? Wie man den Leuten am besten das Geld aus der Tasche zieht? Naja. Alphabet auf Platz 2 und Apple auf Platz 1. Von daher ist der Platz 6 aber gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Ja, wenn man das sieht, dass es um alle Firmen in allen Produktbereichen geht, ja, ist das doch schon mal nicht so übel. Das muss man auch sagen. Von daher, okay, kann man so lassen. Ja, ich selbst hätte jetzt Amazon ja, also zumindest mal Amazon hätte ich jetzt nicht vor Huawei gesehen. Samsung, Alphabet, Microsoft, Apple, da kann man sicherlich streiten. Und da muss man dann einfach mal sagen, ja, das kann in Ordnung gehen. Ja. Aber man sieht's. Dass selbst unter diesen Voraussetzungen, diesen Vorgaben hier Huawei auf Platz 6 doch eine gute Figur macht. Dass trotz den ganzen Bestimmungen, die erlassen werden gegen Huawei, um die so fertig zu machen. Ja. Ich will es nochmal betonen, ja, im Smartphone-Bereich ist Huawei momentan die Nummer 1, hat Samsung überholt, trotz den US-Bans, die verhängt werden, da muss man schon fast die USA auslachen, was die Intentionen hier bewirkt haben. Das ist wirklich lustig, wenn man das mal so sieht. Okay, was anderes, ich habe ja immer mal wieder, ja, Ulefone erwähnt und Ukitel, ja, Ulefone ist wiederum jetzt auf einen neuen, mit einem neuen Smartphone am Start. Bei Kickstarter wird es gelauncht am 29. Ja, 29. Juni genau. Heute, yay! Und die bringen jetzt ein Gerät raus, das dem Ukitel WP7 ziemlich ähnlich ist. Das hat nämlich auch eine Infrarotkamera eingebaut. Zusätzlich gibt es dafür aber auch eine Endoskopkamera. Ja? Das ist mal eine fantastische Geschichte. Für 449 Dollar kriegt man tatsächlich das Gerät mit Infrarotkamera und der separaten Endoskopkamera. zusammen. 429 kostet das Gerät ohne die Endoskopkamera, aber mit Infrarot. 8 GB RAM ist da drin, 64 Megapixel Kamera hinten normal, 6,3 Zoll Bildschirm, 6600 mAh Akku, ja. 128 GB Storage ist vorhanden, ist auch das Helio P90 Chipset, und das hat mich mal kurz zum Überlegen gebracht. Das Gerät entspricht fast genau dem Ugitel WP7. Auch das hat ja eine Infrarotkamera integriert. 8 GB, 128 GB und hat auch denselben Prozessor. Also mich würde es wirklich wundern, wenn das nicht das gleiche Platinen-Design ist oder das gleiche Smartphone-Design als eben bei dem Ugitel. Das Ugitel macht mir ehrlich gesagt noch ein bisschen robusteren Eindruck, aber auch das Gerät hier hat die gleichen Zertifizierung, nämlich IP68, IP69K und Standard, also Militärstandard 810G. Das Ding ist wirklich sehr, sehr robust laut diesen Zertifizierungen. Ja. Kommt mit Android 10 gleich installiert und ist einsetzbar weltweit, Global Frequency Bands, kein Problem, also ich finde, das ist wirklich eine gute Sache, der Preis ist ebenfalls sehr gut, also so eine Endoskopkamera, ehrlich gesagt, auch wenn man so als Normalperson das eigentlich nicht braucht, aber ich würde dann doch schon mal gerne gucken, wenn mein Abfluss mal wieder verstopft ist. Was ist denn da das Problem gewesen, bevor ich hier einen Liter rohrfrei reinkippe? Ja? Dann, was weiß ich, feststelle, okay, in zwei Wochen ist das Ding schon wieder verstopft. Ne? Da hätte ich lieber mal die Ursache rausfinden können, ja, was da drin ist. Ne? Meistens sind zwar eh Haarbüschel, aber trotzdem. Ja? Das oder mal unter die Schränke zu schauen, auch das ist ja oftmals ein Problem. Die Schränke haben meistens nicht genug Öffnung, um wirklich da vernünftig drunter schauen zu können. Ja? Aber oftmals würde es sich lohnen, wenn man mal den Schrank rauszieht. Manchmal aber auch nicht. Hier kann man mal gucken, drunter gucken, ja? Und so weiter. Ja? Was liegt denn jetzt unter dem Schrank? Lohnt sich dann jetzt abzuschlagen mal, ne, und darunter sauber zu machen? Aber auch für Elektroniker interessant, hier oftmals Geräte, die man nur schwer öffnen kann oder wo man komplett demontieren müsste, da kann man auch mal unter eine Platine gucken, ja, beispielsweise, oder in Geräte reingucken, ohne dass man gleich das komplette Gerät auseinandernehmen muss. Faszinierende Geschichte. Also wenn man so drüber nachdenkt, fallen einem dann doch etliche Anwendungsmethoden für so ein Teil ein. Ja. Ist doch gar nicht mal so übel. So, ich habe jetzt, seht ihr, so schlimm ist das. Ich habe gesagt, das wird der kürzeste Uncast aller Zeiten. Und wie immer, ne, ich quatsch viel zu viel. Ich quatsch zu viel. Meine Herren. Also Armor 9 heißt das Ganze, ist jetzt verfügbar auf Kickstarter ab 429 Euro, Entschuldigung, Dollar, ja, finde ich richtig cool, könnt ihr euch jetzt dran beteiligen, das sogenannte Backen, ja, könnt ihr machen, Back Us Now, ja, auf Kickstarter, ich guck mal, was die jetzt genau für Kickstarter Angebote haben und was noch verfügbar ist. So, 429 Dollar bekommt man das Juli Phone Armor 9. Da spart ihr 130 Euro gegenüber dem regulären Preis. Also da lohnt es wirklich. Diese FLIR-Kamera ist übrigens eine FILR Lepton Thermal Imaging Camera. Für die Profis dürfte das was sagen. da, das ist noch erhältlich. Also ihr könnt noch 197 Plätze sind da noch frei. Es gibt nur 200 übrigens. Dann für 445 bekommt ihr den Super Early Bird 2 an, als Super Early Bird 2 Angebot. Da gibt es auch noch 195 Plätze. Da ist ein Protective Case noch dabei. Dann gibt es mit der Endoskopkamera zum Beispiel, ja, auch da sind noch welche verfügbar für $449 und so weiter und so weiter. Also da ist noch etliches übrig, aber die Plätze sind doch sehr, sehr begrenzt, muss man sagen. Ja, also wenn ihr es haben wollt, macht es am besten sofort, sonst werdet ihr das Gerät wohl nicht mehr zu dem Preis bekommen, müsst satte €130 mehr bezahlen, Dollar mehr bezahlen, wenn ihr denn das noch haben möchtet. Gut, dann next auf der Liste ist das Honor X10 Max 5G. Da möchte ich nochmal was zu dem Prozessor sagen, das, da habe ich ja letzte Woche schon gesagt, der Dimensity 800 Prozessor wird da drin sein und da war es für mich nicht ganz so klar, was ist denn hier los, warum machen die so einen Prozessor dort rein, das soll doch das größte Modell sein von Honor 10X, es ist auch das Größte, allerdings nur vom Bildschirm her, nicht von der Leistung her. Da ist wohl das Pro dann deutlich besser. Denn das Max 5G hat tatsächlich nur einen Midrange-Prozessor. Jetzt sind hier Benchmarks aufgetaucht vom X10 Max 5G bei Geekbench. Und das bestätigt meine Befürchtung oder Vermutung. Das kommt nur in etwa an den Snapdragon 765G ran. Ja, also das, was auch das Motorola Edge hat und das LG Velvet. Das Samsung Galaxy A51 mit dem Exynos 980 hat sogar noch etwas mehr. Beim Multicore-Processing, da hat das Max 5G zwar ein bisschen die Nase vorn bei diesen Geräten, reicht aber dennoch nicht aus, um in die High-End-Klasse rein einzusteigen. Von daher ist es deutlich ein Mid-Range-Gerät. Ja. Wer es nicht gehört hat, letztes Mal 7 Zoll Display und 5000 mAh Akku, 48 Megapixel Hauptkamera. Und 22,5 Watt Charging. Das sind zwar gute Daten, aber wie gesagt, der Prozessor macht klar, das ist ein Midrange-Gerät und somit aufpassen. Weil normalerweise, ne, denkt man ja, wenn es so das Größte der Reihe ist, die Max-Reihe, dann müsste das auch das Schnellste sein. In dem Fall ist es nicht so. Da ist das Modell vorne dran, ja, deutlich schneller als das X10 Max 5G. So, zu guter Letzt noch was. Xiaomi will oder wird 100 Watt Fast Charging bald zur Verfügung stellen. Ja, es hat jetzt lange Gerüchte gegeben. Und jetzt hat Xiaomi Klartext geredet. Also noch dieses Jahr werden erste Geräte rauskommen von Xiaomi mit 100 Watt Fast Charging Funktion. Das heißt, ein 4000 mAh Akku wird in 17 Minuten voll geladen. Ist das nicht ein Hammer? Hoffentlich fliegen uns die Handys dann nicht verstärkt um die Ohren. Ja, diese Woche ist auch ein Realme Phone explodiert. Nicht, dass das besonders außergewöhnlich wäre. Es explodieren immer mal wieder Handy-Akkus, ja. Aber man sollte immer skeptisch sein bei so viel Power, die da fließt in einen Akku rein. Ja, okay. Aber wenn sie es hinbekommen und das ist und diese Technologie ist verlässlich, dann muss ich sagen, ist es schon eine ziemliche Erleichterung für die Leute hier. Dann ein 100 Watt Charging Gerät da ranzuhängen und dann ganz schnell den Akku zu laden. Stellt euch mal auf 17 Minuten, da kann man wirklich sagen, Mist, ich habe vergessen zu laden. Oh Gott, ich komme schon 15 Minuten weg. Schnell 15 Minuten anhängen und dann seid ihr fast voll. Ist der Akku fast voll? Wie genial ist denn das? Ist doch verrückt. Also das finde ich ist eine wirkliche Verbesserung. Somit hat sich das auch, diese ganze sinnlose Diskussion, die ich wirklich sinnlos finde, über das Übernachtladen, also vollkommen erledigt. Wenn man dann morgens aufsteht, dann macht man mal kurz das Smartphone ran und dann hat man aufgeladen, und zwar voll aufgeladen. Ganz einfach. Es ist wirklich richtig cool und es muss halt nur noch verlässlich, wie gesagt, funktionieren, dann alles wunderbar. Gut, in der Community, also das waren schon mal die Themen für heute, in der Community gibt es nichts mehr sonst. Ja. War diese Woche nicht viel los, nur außer diese, ja, die Reaktion, weil ich letzte Woche geschrieben habe, ne, dass nicht so viel los ist. Aber ich glaube, die habe ich letzte Woche auch schon genannt. Ja, genau. Ja, also in der Community hat der Mitch auch noch geantwortet, übrigens. Der Volker ist erstmal hinten dran. Wie? Ja. Du hängst eine Folge hinten dran. Was soll denn das? Ja, nee, also klar, ist verständlich. Aber der Mitch hat noch geschrieben die Community, warum man da nicht so sich nicht groß meldet, da gesundheitliche Probleme, okay, ja, ist gute Besserung, ja, ich hoffe, dass alles glatt läuft, ne? Und er schreibt noch, aktuell bin ich aber mit dem Oppo Reno 2Z sehr zufrieden. Ja, ja, also die Oppos, die scheinen immer mehr Aufmerksamkeit zu erregen und das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Bisher war ja Oppo in Europa eigentlich ziemlich nichts sagen, also nicht vertreten, ja, und dass die jetzt hier ein bisschen häufiger mal ins Rampenlicht drücken, finde ich geradezu super, ja, also gibt's nichts. Ich gucke auch immer mal wieder nach diesen Oppo-Geräten hier bei uns und ja, wisst ihr, momentan sind die China-Geräte bei mir sowieso sehr, sehr interessant. Ich bin echt mal gespannt, was es Anfang nächsten Jahres gibt hier. Ich habe mal meinen Termin für den Neukauf eines Smartphones auf Anfang nächsten Jahres geschoben. Es sei denn, es fällt zusammen mit dem Kauf eines neuen GPS-Gerätes für Geocaching, denn dann würde momentan aktuell das Ugitel WP7 das Rennen machen, ja, bei mir. Und da bin ich ganz stark am Überlegen, ja, ob das nicht doch noch angeschafft wird, trotz dem Helio P90 Prozessor, das ebenfalls nur ein Midrange-Gerät ist. Aber naja, das erkläre ich mal in einer anderen Folge nochmal. Vielleicht, wenn nächste Woche wieder nicht so viel los ist, dann werde ich mal ein großes Denken machen. Ich habe ja schon mal so eine Liste gemacht, ja. Meine favorisierten Smartphone-Listen, die ich mir kaufen werde. Und so langsam kann ich schon mal anfangen, darüber nachzudenken. Vielleicht werde ich das mal nächste Woche machen. Mal gucken. So, jetzt komme ich mal zur App der Woche und das ist diesmal ein Spiel und zwar eins, das genau meinen Geschmack trifft, nämlich Pokémon Kaffee Mix oder Pokémon Kaffee Mix, so sieht's aus. Was ist denn da los? Ihr macht ein Pokémon Kaffee auf in diesem Spiel und müsst natürlich dieses auch leiten, so damit die Kunden, ausschließlich Pokémons, zufrieden sind. Das wird dadurch erledigt, dass ihr ja wie so ein Puzzle lösen müsst. Also irgendwie ist das komisch. Ja? Das ist nicht so ein herkömmliches Puzzle, wo ihr so gleiche Teile verbinden müsst. Müsst ihr zwar schon, aber gleichzeitig sind die auch noch flexibel und ihr könnt die über den ganzen Bildschirm verziehen. Also es verwirrt mich bis jetzt noch. Ja. Aber, ja gut, okay, es ist auf jeden Fall ein Konzept, das Spaß macht und mich dazu bringt, das permanent zu spielen. Das habe ich heute auch gemacht. Deswegen bin ich auch wieder sehr spät dran mit dem mit der Sendung. Ja, verflucht sei Pokémon. Auf jeden Fall ist das Konzept lustig. Für Pokémon-Fans auf jeden Fall faszinierend. Also ich meine, diese Baskenmütze bei den Pokémon, wenn man einen Kaffee aufmacht, das muss ja sein. Ne? Richtig genial. Dieser Hauch von Pariser Kaffee ist auf jeden Fall vorhanden. Das Pokémon-Universum ist perfekt integriert. Es tauchen auch aktuelle Pokémon auf, Pikachu beispielsweise. Ja, also das sind auch neuere Pokémon mit dabei, was natürlich auch die Pokémon-Fans freut. Das Spiel könnt ihr kostenlos herunterladen im Play Store. Natürlich, wie kann es anders sein, In-App-Purchases, und ihr könnt wieder einen Haufen Geld raushauen. Ja. Wenn man das sieht, es gibt jetzt zum Beispiel am Anfang ein Pikachu-Paket. Ihr könnt Pikachu bekommen, um um Küchenchef zu werden. Ja. Aber das kostet Geld. Ja. 4,49 müsst ihr gleich mal auf den Tisch legen. Ja. Echtes Geld. Ja. Wahnsinn. Von daher, ja, das Konzept ist natürlich wieder wie gehabt, aber man kann auch spielen, ohne dass man Kohle raushaut, wenn man eben auch nicht so stark nach oder so schnell nach vorne kommt. Küchenchef, habe ich eben gesagt, ja genau, also jedes Pokémon hat seine Spezialität und je nachdem, wer gerade eine Order aufgibt, welches Pokémon was bestellt, ja, also zum Beispiel ein Dessert oder ein Kaffee oder sonst irgendwas, könnt ihr auswählen, wer dann das zubereiten soll. Ihr macht den also schnell zum Küchenchef, ja, und lasst das dann von diesem Pokémon zubereiten, was dann eben bessere Chancen bringt auf so Spezial-Items, die im Spiel erscheinen, wenn zum Beispiel besonders viele Icons miteinander verbindet, ja, und dann erscheinen eben besondere Fähigkeiten und die erscheinen dann eben schneller, wenn er das richtige Pokémon auswählt. Somit kann dann eben auch die Aufgabe leichter gelöst werden und es geht weiter zum nächsten Kunden und ruckzuck habt ihr so einen Stress wie in einem echten Kaffee, ja, die Kunden stehen Schlange und ihr müsst euch ranhalten, damit die euch nicht weglaufen. Oh ja. Also jedenfalls ist ein schönes Konzept. Ich hab's deswegen gleich als App der Woche gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, also das ist gleich wieder eine App, wo mich fesselt. Und was soll eine App schon besser können, als einem zu fesseln? Pokémon Café Mix, kostenlos im Play Store zum Download für euer Smartphone. Spielt es und werdet der größte Pokémon Café Besitzer der Welt. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, woher damit? In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link zu der Community und auch zu einigen Themen, die ich heute besprochen habe, findet ihr in eurem Podcast-Player in den Shownotes. Dort müsst ihr mal gucken, irgendwo muss das aufzufinden sein. Und dann könnt ihr hier loslegen. Tja, gibt es eigentlich nichts mehr weiter dazu zu sagen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.